Martin Klostermann weiß mehr. Eine ganz brisante Mischung nennt der Deutsche Wetterdienst, was da auf uns zukommt. Die Gewitterfront treffe auf heiße, feuchte Luft. Es kann richtig zur Sache gehen. Bevor das aber passiert, kann es nochmal bis zu 40 Grad heiß werden. Und selbst wenn wir darunter bleiben, die gefühlte Temperatur wird definitiv unerträglich. Das bedeutet höchste Belastung für den Kreislauf. Gute Nachrichten für die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe. Schon ab nächster Woche können sie Schadenersatz beantragen und bekommen das versprochene Geld vom Staat. 2 Monate nach der Flut stellen Bund und Länder die versprochenen 8 Milliarden Euro bereit. Verbraucher müssen vielleicht schon ab Herbst mehr Geld für Bier bezahlen. Mehrere Brauereien haben angekündigt, ihre Abgabepreise für Händler und Wirte zu erhöhen, darunter Bitburger, Krombacher und Radeberger. Grund sind angeblich die gestiegenen Energiekosten. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von der Tri AG Automobile. Die besten Angebote für sofort verfügbare Renault-Neufahrzeuge in Birkenfeld, Baden-Baden, Bühl und Kittenheim. www.tri.ag. Hallo lieber Autofahrer, auf der B33 ist ein Unfall mit mehreren Autos passiert. Zwischen Berghaupten und Zunzweier, deshalb staut sich's hier. Und die Straße zwischen Goldscheuer und dem Grenzübergang Altenheim-Eschau ist immer noch gesperrt in beiden Richtungen. Blitzer auf der A5, Karlsruhe-Basel zwischen Hartheim-Heitersheim und Mülheim-Neuenburg. Im Industriegebiet Appenweier wird geblitzt Richtung B28 und in Offenburg in der Hauptstraße in Richtung Zoch. Allen unterwegs gute und sichere Fahrt. Seid ihr bereit für Stimmung? Seid ihr bereit für Party? Jetzt werden die Knöpfe gedrückt, dass es nur so knallt. Anschnallen, festhalten! Oh yeah! Ladies and gentlemen! Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, bleib immer Freund, und wenn die ganze Welt zusammenfällt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist der größte Schatz. Wahnsinns-Powerplay. Jetzt geht es los die Grüne. Hoch. Ich trinke erstmal einen Wein, dann lade ich meinen Nachbarn ein. Aus einer Stunde werden 3 und ich bin immer noch dabei. Wir bestellen uns ein Bier und plötzlich sind es dann schon 4. Wir sind jetzt alle schon per Du. Komm, setz dich bitte auch dazu. Stündlich immer mehr, da hilft auch keine Gegenwehr. Jetzt machen wir noch ein Fass auf und der Tag nimmt seinen Lauf. Wir saufen alle Fässer aus und stampfen mit den Füßen auf. Wir trinken heute auf unser Wohl. Wir haben Spaß mit Alkohol. Freunde, Brust, Brust, Brust auf cool outside, get that phone call, I wanna make up. Yeah, yeah! Serving up the hottest beats in the mix. In a Porsche, I wanna try ya. Crazy baby girl, there ain't nothing like ya. In a Porsche, so right I had to get ya. Bag it up, let's roll, roll, roll, roll. Girl, let's go. You sexy thing, you turn me on. I need a private show. Here on the lawn in my garage, I'll take you on the road. Hey, Porsche, girl, you know what I wanna do. Come and let me slide under so I can work on you. Celebrate this champagne pop off, yeah. And we can turn the clocks off. No rush, baby, we can just park somewhere. I don't need nobody's permission, yeah. No keys, we push start to ignition. Say, in a Porsche, I wanna try ya. Crazy baby girl, there ain't nothing like ya. To sound. Girls, I'm looking for

sowie exklusive Marken wie WMF, Steiff und Hutschenreuther. Werden auch Sie zum Kenner und erleben Sie handwerkliche Perfektion aus Tradition mit der Liebe zum Einzigartigen. In der Zeller Keramik in Zell am Harmersbach und in der Dorotheenhütte in Wolfach, wo feine Tisch- und Wohnkultur zu Hause sind. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute Abend. Der zweite Tag der Hard Summer Nights. Und da gibt's wieder allerhand Extras. Eine Schaumparty heute auf einem Extra-Floor. Internationale DJs, Zane Finn, den bringe ich nachher gleich. Live-Drums und Show bei Sonic Snares. Und der Mega-Outdoor-Bereich mit Pool, Beach-Deko. Alles ist umgestaltet, Nachtschwärmer, lasst euch überraschen. In einer Beach-Oase. Dann Hot Girls und Boys, sexy Pool Games und Wahl zu Mr. und Mrs. Hot Summer Nights dieses Jahr. Also, früh kommen! Eigenen Song, ha? Die Veranstaltung. Dann morgen, Samstag, ist der dritte Tag der Hot Summer Nights. Eine Verlosung für zwei Personen nach Mallorca. Halbpension, Reisebörse Aachen. Live-Drums, Stilzenläufer, Ibiza, Beach Girls und sexy Pool Games. Und jede Menge DJs am Start. In zwei Clubs. Saying like this. He's in ladies, high some beers. If he's whiskey, schweiß und gin. DJ Rock Hound. Und Donnerstag darauf, Euro-Shooter-Paar, Bubble-Aktion. Flotter Dreier, Wodka Energy, nur 4 Euro, all night long. Und mit Nerd-Nachweis, in Klammer Studentenpass, 10 Euro Bonusverzehr bis 24 Uhr. Okay, dann noch eine kleine Vorschau. Let's get crazy. Codex Club in Aachen. I feel great. Samstag, 10. August, die Mallorca Beach Party mit Peter Mackel live. August, die Mallorca Beach Party. Mehr Infos unter codex-club.de. Mit Peter Mackel live. Codex Club in Aachen. Mir all die Wege zu gehen. all seinen aktuellen Hits live am 10. August im Codex Club Aachen bei der Mallorca Beach Party mit Outdoor Pool Arena. Mit dabei auch Kalle und Ralle aus Malle, Gino Wild und viel mehr. Ein Vergnügen, mein Lieber! Ja, wir haben wieder Freitag. Hallo, Nachtschwärmer. Willkommen. Ja, willkommen, Herr Bandi. Mein Albtraum ist schon da. Heute ist aber früh dran, ne? Und du willst uns was erzählen von deinem Berufsleben? Ach, bitte. Ein Tag im Leben eines Schuhverkäufers und kann ich dienen? Ich will, dass sie mir mein Geld zurückgeben. Die Schuhe, die sie mir verkauft haben, sind für mich genauso nutzlos wie ein Kamm für sie. Einmal habe ich sie getragen und sie sind sofort an der Seite geplatzt. Wenn ich Ihnen das erklären darf, das ist wie bei einem Aufzug. Es gibt eine 2-Tonnen Gewichtsbeschränkung dafür. Was halten Sie davon, wenn ich die Sohle direkt an Ihre Füße nagle? Das ist unmöglich. Die Radio. Nichts für schwache Nerven. In dieser Sendung werden die Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Wie schrecklich. Alles klar. Ja. Dreh das Radio auf. Until you wake up Saturday afternoon. It's Friday. Glanz, der Wind berührt mein Gesicht. Mein Herz, das schlägt im Beat bei unserem Liebeslied. Da bis hier erinnert nur an dich. Wo bist du heute Nacht? Wo bist du heute Nacht? Ich bin völlig verrückt nach dir. Wenn du jetzt bei mir bist, bin ich total verwirrt. Halt sage ich dir, was ich fühl. Mir wird zu heiß, wenn du da bist, ohne Scheiß. Wenn du da bist, flipp ich aus. Wenn du da bist, fang ich an durchzudrehen. Mir wird ganz heiß, wenn du nah bist, schmilzt das Eis. Wenn du da bist, flipp ich aus. Wenn ich dir nur in die Augen seh. Mir wird so heiß, wenn du da bist, ohne Scheiß. Wenn du da bist, flipp ich aus. Wenn du da bist, fang ich an durchzudrehen. Mir wird ganz heiß, wenn du nah bist, schmilzt das Eis. Wenn du da bist, flipp ich aus. Wenn ich dir nur in und willkommen am Freitag. Halten Sie sich gut fest. Hier kommt das Action-Highlight. Ein voll verrückter Freitag. Ausgeflippt und abgehoben. The Music Experience. 1, 2, 3, na, was ist denn schon dabei? Priesterboot von Pizza Bäcker, Proktologen. Wollen lieber Puppen, Pöbeln, Prügeln, Bogen. Lehrer, Kellner, Gärtner. Schunken, Schwufen, Saufen. Profi-Kicker, Paparazzi, Taxi.

They said, hey, little girl, you can't go where the others go, 'cause you don't look like they do. I said, hey, old man, how can you stand to think that way? Did you really think about it? Well, you made the rules. And he said, girl, that's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Ah, but don't you believe it? Ja, 19.39 Uhr am Freitag, hier ist euer Charlie 2000. Und ich bin der Vier-Touchdown-Highschool-Footballstar Al Bundy. Er drängt sich immer wieder vor. Okay, drängel dich mal weiter vor. Hey, Nachtschwärmer, ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. Und jetzt drängelt sich ganz schnell zurück hier zur Tür. I feel great! Jeden Freitag heiß, heißer, mega heiß. Längen besser. Freitag. Wow! Das reißt es raus. Ja, sehr gut. Es ist Showtime. Showtime. Showtime. Showtime. Showtime. Showtime. Showtime. I'm not afraid to die. fundamental social upheaval. An, laut, stark, ganz toll, wenn Sie wollen. Auch gleich. Nach dem Werbeblock. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Apotheker, Apotheker, Apotheker, Apotheker, Apotheker, Apotheker, Apotheker, Apotheker, Apotheker, Apotheker. Wow, habt ihr tolle Trauringe? Mhm. 123gold.de. Und die habt ihr selbst gestaltet? Mhm. 123gold.de. Nur bei Deutschlands Trauring-Spezialist Nummer 1 finden Sie eine so große Auswahl exklusiver Designs für Ihre einzigartigen Symbole der Liebe. www.123gold.de. Ihre Trauring- und Diamantspezialisten in Offenburg, Steinstraße 6. Bei Expert Öhler wird's jetzt sportlich. Bei der Frauenfußball-EM in Schweden fallen die Tore und zu Hause punkten Sie. Vom 10. bis 28. Juli verdoppelt Hitradio Ohr Ihre Orbits beim Kauf eines TV-Geräts bei Expert Öhler in Offenburg und im City Center in Kehl. Doppelter Orbits-Wert vom 10. bis 28. Juli bei Expert Öhler in Offenburg und im City Center in Kehl. Wir heben das rechte Bein. Jetzt das linke. Wir halten uns fest und jetzt beugen wir uns leicht nach vorne und wieder zurück. Auf die Segways, fertig, los! Entdecken Sie mit Hitradio Ohr Meeresrauschen die Landschaft rund um Pietra Ligure auf dem Segway. Gleich mitbuchen für nur 59 Euro. Alle Informationen auf hitradioohr.de. Eine Quelle gelegen inmitten des Naturparks Schwarzwald. Ein Stollen vor über 400 Jahren von Hand in den Fels geschlagen. Ein Wasser so klar und rein, dass schon pur ein quellfrischer Genuss ist. Und ein Bier, das mit eben diesem Wasser gebraut wird. Ketterer, das einzige Bier gebraut mit Hornberger Lebensquell. Die Mittelbadische Presse und das Kinocenter Kehl präsentieren die EWERK Mittelbaden Sommerkinonächte in Offenburg vom 24. Juli bis 4. August auf dem Außengelände der Reithalle in Offenburg. Das ultimative Kinoerlebnis im Freien, unter anderem mit Hannah Arendt, der große Gatsby, Life of Pi, Schiffbruch mit Tiger, Django Unchained, Schlussmacher, Nachtzug nach Lissabon, Le Miserable, Paulette, Skyfall und Taffe Mädels. Präsentiert vom EWERK Mittelbaden. Daheim gut versorgt. Ah, Casanova. Du findest, dass ich ein Casanova bin? Nein, ich will in das Casanova. In das Casanova? Ja, das neue Bistro in Biberach, genau gegenüber der Aral-Tankstelle. Dort gibt es Steinofenpizza, frische, knackige Salate und frische, hausgemachte Cocktails. Na, dann lass uns doch mal hingehen. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, Connection complete, Nachtschwärmer. Die Hot Summer Nights werfen ihre Schatten voraus. Gestern war ja schon der erste Tag, heute ist der zweite Tag. Früh kommen, es wird hot. Einlass 22 Uhr. Heute ist nämlich dann eine Schaumparty auf einem extra Floor. Das heißt, ist auch ohne, in anderen Floor ist ohne Schaum auch feiern möglich, natürlich ganz klar. Dann die Live-Übertragung ab 23 Uhr, wie immer. Maximum Clapping, internationale DJs, Jean-Finn. Den wollte ich vorher schon bringen, haben nicht gefunden, aber jetzt haben, nachher bringe ich ihn, irgendwann. Der Durchstarter in den Dance-Charts seit Monaten. Live-Drums heute. Und Joe B. Sonic Snares. Dann ist ja der gigantische Outdoor-Pool-Bereich. Mega Beach-Deko. Das ganze Codex ist umgestaltet. Schaut's euch an. Ja. Codex Club in Aachen. Hot Coco Girls. Sexy Pool Games. Weil zu Mr. und Mrs. Hot Summer Nights dieses Jahr. Morgen endlich alles wieder geöffnet. CO2-Free-Jets, Live-Drums, Stelzenläufer und eine Reise wird verlost nach Malle für zwei Personen mit Halbpension von der Reisebörse Aachen. Ja! Hot Summer Nights! Yeah. Hot Summer Nights. Wahnsinn. Dann Donnerstag, 1. August, Schulz Out Party, Nerd Gone Wild, We Freak Out, Spettles, Euro Shooter Bar, Bottle Aktion, eine Flasche Smirnoff, 20 Euro bis 20 Uhr, Flotte Dreier Wodka, Energy nur 4 Euro all night long. Mit Nerd-Nachweis in Klammer Studentenpass 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Freikarten gültig, klar. You know what I'm saying? Like this. Eine Woche später, Samstag, 3. August, die Miami Beach Party mit DJ Rockmaster Bay und MC Puppet. Und wieder eine Woche später. Let's get crazy. Club in Aachen. I feel great. Samstag, 10. August, die Mallorca Beach Party mit Peter Wackel live. August, die Mallorca Beach Party. Mehr Infos unter codex-club.de. Mit Peter Wackel live. Codex Club in Aachen. All seinen aktuellen Hits live am 10. August im Codex Club Aachen bei der Mallorca Beach Party mit Outdoor Pool Arena. Mit dabei auch Kalle und Ralle aus Malle, Gino Wild und viel mehr. Und jetzt ganz schnell meine Termine nach Schwimmer. Ich bin morgen Samstag ab 20 Uhr zu einer Ü40, Ü50 Party. Männer, Ladies ab Ü30. In Rheinstetten, das ist von Offenburg aus gesehen, hinter Rastatt, kurz vor Karlsruhe. Beim MSC Motorsport Club Taifun, Eintritt frei. E40, E50, das heißt, da muss auch die Musik dementsprechend laufen. Also 70er, 60er und ein paar 80er und ein paar Gassenhauer. Klar? Eine Woche später, Samstag, 3. August, ist der liebe Charlie im A65 Kandel zu einer Ü30-Party zusammen mit DJ Luigi. Alle Ü30er, die kommen, bekommen eine Flasche Sekt. On the road again. Power Radio. Ladies and gentlemen, welcome. This is the sound of

70er Spezialnachtschwärmer. Status Quo, Bad Company, Bachmann Turner Overdrive, Free und Sweet. Wahnsinn! Ja, und in diese Richtung muss ich morgen antreten mit der Ü40, Ü50 Party. Da habe ich keine andere Wahl. Ah, gut, dass ich in dieser Sendung keine Nachrichten habe. Dann könnte ich noch weniger Musik spielen. Ja, was meinst du? Nein, nicht die Nachrichten. Schuhnachrichten. Ach was? Was soll das? Schuhnachrichten ist das offizielle Mitteilungsblatt der gesamten Schuhbranche. Ach, komm jetzt hier. Und das Tittenmagazin. Is it a what? Okay. And when it's cold outside, you get that phone call, that phone call, that phone serving up the hottest beats in the mix. Yankee mashup on the tree. Mit der Nummer 1 von Avicii. Number 1. Get up,

Zum ersten Mal mache ich das übrigens nach Trimmer eine Ü40, Ü50 Party. Ja. Ladies, nur Ü30. Also bitte. Ein paar jüngere Röcke sollte man schon sehen. Für die alten Kerle. Ja. Eintritt frei. Genau, das ist morgen Samstag ab 20 Uhr Einlass. Und zwar ist das in Rheinstetten. Das ist hinter Rastatt kurz vor Karlsruhe beim MSC Taifun. Motorsportclub Taifun im Ortsteil Mörsch, Rheinstetten-Mörsch. Diese Party ist wie jedes Jahr. Die Überbombe, komm und sing es nach. Dann eine Woche später, am Samstag, 3. August, bin ich im A65 in Kandel. Da braucht man nicht viel dazu zu sagen. Da ist eine Ü30-Party. Da bin ich mit DJ Luigi, der auch immer die Ü30-Partys dort macht, zusammen. Alle Ü30er bekommen erstmal eine Flasche Sekt. Ich verstehe kein Wort mehr. Das ist wie erwähnt am 3. August. Ja, die Hot Summer Nights. Let's get crazy. Codex Club in Aachen. Samstag, 10. August, die Mallorca Beach Party mit Peter Wackel live. August, die Mallorca Beach Party. Mehr Infos unter codex-club.de. Mit Peter Wackel live. Club in Aachen. Aber scheiß drauf, mal ist nur einmal im Jahr. Ole, ole und schalala. Oh, Joanna, du geile Sau. Dein Lächeln ist fordernd und flehend, mit mir all die Wege zu gehen, die ein Mensch allein nicht findet. Wackel mit all seinen aktuellen Hits live am 10. August im Codex Club Aachen bei der Mallorca Beach Party mit Outdoor Pool Arena. Mit dabei auch Kalle und Ralle aus Malle, Gino Wild und viele mehr. Freitagsabends, Freihaus. Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still fucking with you. Still fucking with you. In the crib, ma. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean Don and I roll the best weed cause I got it going on. I'm a nice dude with some nice dreams. See these ice cubes, see these ice creams. Eligible bachelor, $1 million bow. That's whiter than what's spilling down your throat. The phantom, exterior like fish eggs. The interior like suicide red. I

Sunshine Reggae Spezial für Nachtschwärmer. Und alle, die sich noch zugeschaltet haben, ihr seid vollkommen richtig. Start this party. Lebensfreude nicht garantiert. Heiliger Pferdeapfel. Dieser Horror. The one and only. Volles Rohr, gepfeffert eine hit das Ohr. Und der Sommer ist voll da. Hello, little girl. Das ist der Sommer bei Hitradio. I've been roaming around, always looking down, but all I see. Im Kindergarten. Ein Kind kuschelt mit der Erzieherin. Fragt das Kind, sag mal, hast du auch einen Busen? Erzieherin, na klar, alle Frauen haben einen Busen. Darauf das Kind, kannst du ihn morgen mal mitbringen? Dann ist es gemütlicher. Ja. in der Praxis des Psychiaters. Herr Doktor, jeden Morgen um 7 Uhr muss ich mein großes Geschäft erledigen. Herr Doktor, der Psychiater weiß nicht, was der Mann will. Seien Sie doch froh, das kann nicht jeder. Der Mann schüttelt den Kopf. Ja, aber das Problem ist, Herr Doktor, ich mache erst um 8 auf. Da muss man was tun. Da muss man was tun. Hey, voll abgefahren. Was? Hundertprozentige Aussicht auf Wochenend und Sonnenschein und alle machen Schweinereien. Klar. Ja, okay. Pausenlos starkes Radio. Ich bin dabei. Pausenlos starkes Radio, was ich da höre. To the world, no, it's my life. Just leave me alone. It's my life. Just leave me alone. Ja, Dr. Hagan, wir machen eine kleine Pause. Ein klarer Fall für die Werbung.

Euro-Shooter-Bar-Bottle-Aktion. Flotte 3er Vodka Energy, nur 4 Euro. All night long, die ganze Nacht. Mit Nerd-Nachweis, also Studentenpass, 10 Euro Freiverzehr, Bonusverzehr bis 24 Uhr. You know what I'm saying? Like this. Is in ladies, heiß und wild. Hier wie Whisky, Schweiß und Gin. DJ Rockhound bringt die Heat. Hot Summer Nights ist ein Lebensstil. Hier werden Drinks herangeschafft. Und hier geht mehr als Orangensaft. Und diese Party ist wie jedes Jahr. Die Überbombe, komm und sing es nach. Dann morgen in einer Woche, Samstag, 3. August, die Miami Beach Party, Miami Beach Party. Mit DJ Rockmaster B und MC Puppet. Caprio Wochenende Verlosung. Miami Beach Girls sind da. Booty Shake Contest. Und Miniatur Autorennen. Natürlich immer noch Beach Area draußen. Ich verstehe kein Wort mehr. Dann kommt da der 10. August. Let's get crazy. Codex Club in Aachen. I feel great. Samstag, 10. August, die Mallorca Beach Party mit Peter Wackel live. August, die Mallorca Beach Party. Mehr Infos unter codex-club.de. Mit Peter Wackel live. Club in Aachen. Aber scheiß drauf, mal ist nur einmal im Jahr. Ole, ole und schalala. Oh, Joella, du geile Sau. Dein Lächeln ist fordernd und flehend, mit mir all die Wege zu gehen, die ein Mensch allein nicht findet. Wackel mit all seinen aktuellen Hits live am 10. August im Codex Club Aachen bei der Mallorca Beach Party mit Outdoor Pool Arena. Mit dabei auch Kalle und Ralle aus Malle, Gino Wild und viele mehr. Jetzt kommt ein 80er-Spezial und das ist gemünzt, wo ich morgen bin, zur Ü40, Ü50-Party beim MSC Taifun in Rheinstetten. Das ist Rastatt Richtung Karlsruhe, B36, Eintritt frei. Indoor und Outdoor beim Erwin Schöffel-Stadion. Eine Woche später ist der liebe Charlie zu einer Ü30-Party im A65 in Kandel. In der Pfalz, genau. Zusammen mit DJ Luigi. Alle Ü30er bekommen eine Flasche Sekt. Vorab mal. Get up, gotta get up, gotta get up. Mama Mia, Passion, ha? Das waren 83er Spezial nur für euch hier. Dankeschön. Bleiben Sie in Ihren Zimmern. Da ist ein Verrückter. Und der Bundesanstandsminister warnt. Achtung, diese Sendung ist unanständig. Aber äußerst angenehm, ja da. There's no business like Sau Business. Think of all the way that we live today. She makes me go. Me dip on the attack, me shock and rock, me flock around the clock, non-stop is out. Girl, drop it, girl. 21 Uhr sind am Freitagabend. Hallo Nachtschwärmer. You don't like me! Yeah, Spezial. Ethel, I think his party's a bit too wild. That guy there was talking about house music. I don't know what it is, Ethel. Oh my God, look at that guy with the green hair. Oh, Ethel, let's get out of here. Alte Bekannte, ja? Sash, DJ Quicksilver. Um nur zwei zu nennen. Super. Ja, wir liegen am Strand. Der Arsch ist braun gebrannt. Und Tequila ist dabei. Wilde Sauferei. Ja, wir liegen am Strand. Die Zähne voller Sand. Und abends wird's dann richtig geil. Die Mädels sind bereit. Das ist ein heißer Sommer. Startklar, verriegeln, wir starten. Vorsicht an der Fahrbahn und Schiff, es geht los. Zu Hunde, alles klar, es geht los. Hebt die Arme nach oben. Woo, ab geht's. Here in the mix. Come true, make my dreams come.

Der Durchstarter in den Dance-Charts seit Monaten. Er hat ja vorher einen Song von ihm laufen lassen. Live-Drums und Show bis noch nichts Näheres. Der Mega-Outdoor-Pool-Bereich ist wirklich spitze. Schaut euch das an, das ganze Codex ist fast nicht mehr zu erkennen. Hardcore Girls and Boys, Sexy Pool-Spiele, Wahl zu Miss und Mr. Hot Summer Night. Peter Wackel mit all seinen aktuellen Hits. Scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr. Live am 10. August im Codex Club Aachen. Bei der Mallorca Beach Party. Mit Mega Beach Deko. Outdoor Pool Arena. Mit dabei auch Kalle und Ralle aus Malle. Gino Wild. DJ Matze. Und vielen mehr. Am Samstag, 10. August im Codex Club Aachen. www.codex-club.de. Hot Summer Night. Ja, das war gerade eine Vorschau auf den 10. August. Da gab es aber vorher, da gibt es vorher noch ein paar andere Sachen. Morgen ist der dritte Tag der Hot Summer Nights. Outdoor, Beach, Poolbereich natürlich wieder geöffnet, ganz klar. Dann wird morgen eine Reise verlost für zwei Personen mit Halbpension im Wert von 800 Euro vom Reisebüro Aachen. Live-Drums gibt es morgen, LED-Stelzenläufer, Ibiza, Beach Girls und wieder sexy Spiele. Da werden einige nass wahrscheinlich werden. Und nicht vergessen, jetzt sind Ferien. Jules Out Party, donnerstags immer im Codex. Nerd Gone Wild, We Freak Out. Specials, Euro Shooter Bar, Bottle Action, flotter Dreier Vodka Energy, nur 4 Euro all night long. Und wer mit Nerd-Nachweis kommt, in Klammer Studentenpass, 10 Euro Bonusverzehr bis 24 Uhr. Wir feiern und gehen steil, Leute, schaut mal rein. You wanna say it like this? Isn't ladies heiß und wild? If it's whiskey, Schweiß und Gin, DJ Rockhound bringt die Heat. Hot Summer Nights ist ein Lebensstil. Hier werden Drinks herangeschafft. Gut, hier geht mehr als Orangensaft. Gut, diese Party ist wie jedes Jahr. Die Überbombe kommt und singt es nach. Dann kommt Samstag, also morgen in einer Woche, der 3. August. Miami Beach Party! Bei diesem Wetter ist es ja förmlich Pflicht. Mit DJ Rockmaster B und MC Puppet. Miami Beach Girls Booty Shake Contest. Natürlich wieder die Outdoor Pool Area und Miniatur Autorennen. Und verlost wird ein Cabrio Wochenende. Ich verstehe kein Wort mehr. Summer Nights, ja, okay. So, das war's, danke, es reicht. So, shut up. So, und ich bin morgen Samstag zu einer meiner ersten Ü40, Ü50 Party. Eintritt frei in Rheinstetten-Mersch. Das ist hinter Rastatt Richtung Karlsruhe an der B36. Das ist Indoor und Outdoor beim Erwin-Schöffel-Stadion. Eine Woche später, am 3. August, da bin ich im A65 zu einer Ü30-Party mit DJ Luigi zusammen. Kandel in der Pfalz, ihr wisst ja. Alle Ü30er bekommen eine Flasche Sekt gleich mal am Anfang. Ich sage eine Flasche, kein Fläschchen, ja? Charlie weiß, was er will. will DJ sein. Der Edger glüht, dem Charlie gibt Gas. Ja, seine Fans, die brauchen Riesenspaß. Die Bude tobt, doch Charlie hat alles im Griff. Er will einfach nur Spaß. Und die Leute schreien Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Design. Showtime! Let's get out! Jetzt geht die Party an! Everybody just have a good time, yeah. And we gon' make you lose your mind. in the cut. Party ride. Looking for your girl, she on my jock. Huh. Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the fly. With a drink, I got to know. Tight jeans, tattoo, cause I'm rock, rock. Half black, half white, diamond now. Gang money, over the top. Yo, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow. Rock and roll. 21:31 Ah, jetzt waren die ganze Zeit weg, jetzt wird aufgetaucht. Al, du bist doch richtig Enttäuschung für mich wieder. Wir müssen alle mit unseren Enttäuschungen leben. Ich muss sogar mit meiner schlafen. Komm, mach ein bisschen Werbung. In dieser Charlie 2000 Show bin ich mit dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Jetzt mach nichts so, du willst so extra hier sein. Ich will nicht bei dir sein, ich will Spaß haben. Oh, ist das ein Kerl, ist ja furchtbar mit dir. Ja, Richie, wake me up, Spezial. Traveling in a fighter combi, on a hippie trail head full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A woman blow and men blow. Can't you hear that thunder? You better run, you better take cover. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when you

Danke. Ja, jetzt das Spezial. Bei diesem warmen Wetter, meine Herren, da passiert da bei den Tieren einiges. Jetzt geht es rund, sagte der Papagei und sprang in den Ventilator. Ja. Ein Krankenhausarzt zu seinem Kollegen. Mensch, heute haben wir einen reinbekommen. Der hat alles: Syphilis, Herpes, Krebs, Cholera, Hepatitis. Und was macht ihr mit ihm? Ja, morgens bekommt er Toast, mittags Pizza und abends Omelette. Das hilft? Nein. Aber es passt gut unter der Türe durch. Ja, da kann man schon rufen, warum. Zu spät! Nein, es ist nie zu spät, es ist zu früh. Okay. Das kannst du laut sagen. Ulalalalalalalalalalala. Jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt reicht's. Ist ja krass, Mann. Oh Mann, ich bin dabei. Das war die doofe Witze-Ecke. Das war hier die dein Geschwätz, so leer und dumm. Ich habe Angst, das bringt mich um. Einen Schwurf des Schreckens. Eine Party der Panik. Wahnsinn, totaler und kompletter Wahnsinn. Aber den gepflegten Blondinenwitz. Aber Schuhverkäufer müssen draußen bleiben. So, das ist eine kleine Spezialität. Mr. Wayne auf Freestyle.

Dann jede Menge DJs. Ich habe hier den Plan vor mir ohne Ende. Unter anderem Sean Finn, Durchstarter in den Dance-Charts seit Monaten. Live-Drums und Show wie Sonic Snares. Und der Mega-Outdoor-Pool-Bereich ist eigentlich ganz umgestaltet worden, ist super geworden. Hot Go-Go Girls. Hot Summer Nights. Dann gibt es sexy Pool-Spiele. Habe ich vorher schon gesagt, da werden einige nass werden. Ganz klar. Und Wahl zu Mr. und Mrs. Hot Summer Nights. Früh kommen nach Schwemmer. Nicht zu spät. Morgen Samstag das gleiche wieder mit gleichem Aufwand. Eine Reise für zwei Personen nach Mallorca, wenn es kann gewonnen werden. Im Wert von 800 Euro von der Reisebörse Aachen. Und jetzt in den Ferien auf jeden Fall Schools Out Party. Immer donnerstags im Codex. Nerd Gone Wild. Da gibt es also Euro-Shooter-Bar, Bottle-Aktionen, Flotter 3er Vodka Energy, 4 Euro all night long. Und mit Nerd-Nachweis, in Klammer Studentenpass, 10 Euro Bonusverzehr. Und heute ab 24 Uhr feiert der Gino Wild Geburtstag. Summer Nights ist ein Lebensstil. Hier werden Drinks herangeschafft. Gut, hier geht mehr als Orangensaft. Oh, diese Party ist wie jedes Jahr. Die Überbombe, komm und sing es nach. Eine Woche später, Samstag, 3. August, die Miami Beach Party. Wieder mit gleichem Aufwand. Mit DJ Rockmaster B und MC Puppet. Cabrio Wochenende Verlosung. Miami Beach Girls Booty Shake Contest. Natürlich wieder die Outdoor Pool Area und Miniatur Autorennen am 3. August, Samstag. Dann noch kurz meine Termine. Morgen Samstag bin ich zu meiner ersten Ü40, Ü50 Party. Ladies Ü30, Eintritt frei. Ab 20 Uhr beim MSC Taifun in Rheinstetten-Mörsch. Das ist von Offenburg kommenden Hinterrastatt, kurz vor Karlsruhe in der B36. Festzelt Clubhaus, also halb Open Air, Indoor und Outdoor. Eine Woche später ist der liebe Charlie im A65 in Kandel in der Pfalz mit DJ Luigi zusammen zu einer Ü30 Party. Ja! Und alle Ü30er bekommen eine Flasche Sekt. Okay, das war's. Dann war da noch was. Let's get crazy. Codex Club in Aachen. I feel great. Samstag, 10. August, die Mallorca Beach Party mit Peter Wackel live. August, die Mallorca Beach Party. Mehr Infos unter codex-club.de. Vollgas, Vollgas geben wir.

Der Funky Divas, wer kann sich an den Song erinnern? An den 90ern. Rauf und runter gelaufen. Von Hypnotic Beat. Super, hier ist der Freitag. Hit Radio. Um Längen besser. Freitag. Friday's here, people. Friday night is. Wasserkontrolle. Wasserkontrolle. It's Friday. Absolute Spitze, 22.13 Uhr.

Beim MSC Typhoon in Rheinstetten, das ist von Offenburg aus hinter Rastatt kurz vor Karlsruhe in der B36. Eintritt frei, wie erwähnt. Indoor und Outdoor. Da kann man wechseln, bei dem Wetter ist es recht vorteilhaft. Eine Woche später, am 3. August, Samstag, bin ich im A65 in Kandel in der Pfalz. Zusammen mit DJ Luigi zu einer Ü30-Party. Da habe ich schon jede Menge eingeladen über Facebook und Wer kennt wen. Jeder, der Ü30, der kommt eine Flasche Sekt. Gratis. Die Hot Summer Nights. Dieses Wochenende im Codex in Aachen. Und da wird dann noch was am 10. August. Let's get crazy. Club in Aachen. I feel great. Samstag, 10. August, die Mallorca Beach Party mit Peter Mackel live. August, die Mallorca Beach Party. Mehr Infos unter codex-club.de. Mit Peter Wackel live. Codex Club in Aachen. All seinen aktuellen Hits live am 10. August im Codex Club Aachen bei der Mallorca Beach Party mit Outdoor Pool Arena. Mit dabei auch Kalle und Ralle aus Malle, Gino Wild und viel mehr. Außer Rand und Band. Licht aus. Spot an. We didn't want to call it too early. Now it seems a world away, but I miss the day. Are we ever gonna feel the same? Standing in the light till it's over. Out of our minds, someone had to draw a line. We'll be coming back. I don't even care if I know you out of my mind. Hört man's raus? Example on Colin Harris? Ich glaube ja. Wir haben 22.30 Uhr, halb elf am Freitagabend. Du hast immer gedacht, im Sommer ist's langweilig. Du hast falsch gedacht. Jetzt kommt die volle Sommerladung. Die volle Packung Power. Ja, wir liegen am Strand. Der Arsch ist braun gebrannt und Tequila ist dabei. Wilde Sauferei, ja, wir liegen am Strand. Die Zähne voller Sand und abends wird's dann richtig geil. Die Mädels sind bereit. Das ist ein heißer Sommer. Love that Fiona facility. What it is, let me know if you're feeling me. Body rocking, bottle popping, big spenders, knees popping. Let me shake that thing in front of me and feel what I'm saying now. You can call me weather man, cause you know I make them $100 bills rain on down. I stay on the grind all the time, you know ain't nothing changed, baby. Waitress, come and bring them drinks over here. Go ahead and keep the change, baby. I look and smell like a million bucks. I'm so fresh tonight, I like the Asian chick with her clear heels down with a goldfish in sight. You can tell the hateration, see them cats over there. But it just don't occur, cause I'm busy slipping dollar bills in no girl's underwear. I swear one nerd thing I love, homie, better don't step on my kicks, man. When you all in my grill all night, begging me to spit on your mix. Hey, so if you with six, man, come on, raise it up, show me you're feeling me. We gon' get it crunk and poppin' for 2008 till infinity. Ain't no stopping for the beat, girl, like da da da da. Go with them cheeks like da da da da. People always asking what it be like. Be and me, cats wanna be me or beat me, let it be. Throwing $100 bills at the girl on the pole. If you ain't know, I'ma tell you so. What it is with the sexy mommy looking at poppy like, what the deal to your man? He going home alone and don't call your phone, cause you and I gonna chill. Quicker than you can say, let's go. Walk out the door with your coat, let's get up out, girl. Hop in the black BM, rum rum. What's the shortest way from the club to the house, girl? I got no spouse, girl. I'm a singer, you doubt it. Oh, why the hell would a dude that's with you and record a single about it? You see, I'm peeping you, and I can tell that you're feeling me. You be my shawty for real, just let her play an old baby girl. What the deal is? Tell me what the deal is. Ja, unter anderem Guru Josh. Hier ist der Freitag. Hallo, Lachschwimmer. Ich kämpfe für mein Recht, Partys zu feiern. Ah, der gehüllte Blitz persönlich. Was soll der Scheiß? Was wir so noch tun können, das finde ich das Allerschönste. Hier

Das war mal wieder eine geile Motorradtour. Jetzt geht's ab in die Box. Box? Ja, die erste Waschbox speziell für Bikes. Mit Helmablage, Garderobe für die Lederkombi, Spezialbürsten für die Felgen und sogar einem Trockner für die Sitzbank. Aha, und wo? Na, beim Tank- und Waschpark Günther in Lahr, direkt an der A5. Tank- und Waschpark Günther. Endlich mal einer, der an uns Biker denkt. Hitradio Ur präsentiert Irish Celtic. Tanz, Live-Musik und ein geselliger Gastgeber. Lassen Sie sich entführen in die Seele Irlands und spüren Sie pure Lebenslust bei Irish Celtic. Irish Celtic. Mystisch und zauberhaft. Dann wieder fröhlich und atemberaubend schnell. Nur am 11. Oktober im Festspielhaus Baden-Baden. Wir kämpfen gegen Keime, schützen gegen Schädlinge und sorgen für behagliches Wohnen. Preventis, die Nummer 1 in Sachen Schädlingsbekämpfung, Desinfektion, Holz- und Bautenschutz. Schützen Sie Ihr Heim mit Preventis. Schnell, sicher, wirksam. Mehr unter preventis.com oder Telefon 0800 20 20 360. Sparen Sie jetzt bares Geld beim SSV im Bonacelli Fabrikverkauf in Lahr. Businesswear für Herren und Premium Sportswear für Damen und Herren. Jetzt nochmal deutlich reduziert. Beste Markenqualität im SSV im Bonacelli Fabrikverkauf in Lahr, Lotzbeckstraße. Mehr Infos unter bonacelli.de. Heute Abend Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, Connection complete. Mann, Mann, die Hot Summer Nights laufen. Heute ist der zweite Tag bei den Hot Summer Nights. Muss ich erst einen Zettel suchen. So, Schaumparty heute auf einem Extra-Floor. Weil das ist ja nicht jedermanns Sache. Da kann man im großen Floor, können die Leute nach wie vor feiern, auch ohne Schaum. So, dann nachher, nach 23 Uhr, kurz nach den Nachrichten, kommt ja die Live-Übertragung direkt aus dem Club hier bei Radio. Internationale DJs, zum Beispiel Sean Finn, Durchstatter der Dance Charts, ist da heute. Live-Drums und Show bis Noni. Sonic Snare. Hot Summer Nights. Dann ist da der Mega Outdoor Pool Bereich. Mit einem riesen Pool, ja. Die Hot Go Go Girls. Und Boys, ja, auch Boys. Und Taxi Pool Spiele Wahl zu Miss und Mister Hot Summer Nights auch. Aber ich denke, das wird es später sein. Die müssen sich erstmal Mut antrinken. Genau. Freikarten heute nicht gültig. Morgen Samstag, das gleiche im vollen Aufwand. Eine Reise nach Mallorca für zwei Personen zu gewinnen. Schelzenläufer, Ibiza, Beach Girls und so weiter. Schaut auf die Internetseite codex-club.de. Dann wäre da noch der Donnerstag, 1. August, also immer donnerstags. Nerd Gone Wild heißt da die Überschrift. Aber nicht nur Nerds sind da, auch normale Leute. Ich sag mal normal, ja. Dann gibt's da eine Euro-Shooter-Paar, Bottle Actions, Flutter, Dreier, Vodrenia, Chaser, 4 Euro all night long. Wer mit Nerd-Nachweis kommt, also in Klammer Studentenpass, 10 Euro Bonus für 10, ja. In einer Woche, 3.8. DJ Rockmaster B mit MC Puppet mit einer gigantischen Miami Beach Party. Das muss ich mit Echo machen. Miami Beach Party. Genau. Da gibt es auch Miami Beach Girls Booty Shake Contest. Der Outdoor Pool Area ist natürlich auch wieder da. Miniatur Autorennen.

So, Nachtschwärmer, meine letzten Minuten sind angebrochen und da gibt's wieder Stress mit den Bandys. Ja, ist immer das Gleiche. Was ist schon wieder hier? Oh, Al, was Niedliches ist gerade passiert. Hier kommt die Sardelle, die keiner haben möchte. Ja, du hast sie auf jeden Fall. Was ist los? Ein Verlierer, ein geborener Verlierer. Wieso denn? Was ist denn los? Die Versicherungsgesellschaft hat erfahren, dass er Schuhverkäufer ist. Und sie haben ihn abgelehnt wegen des hohen Selbstmordrisikos. Wieder mit Charlie 2000. Besucht mich bitte bei Facebook, gebt oben ein in die Suchleiste Charlie 2000. Ein Wort. Nur Buchstaben. Bei WKW Charlie und 2000 in Zahlen. Schönes Wochenende! Drei, vier, noch ein Bier. Fünf, sechs, jetzt auf Ex. Sieben, acht, gute Nacht. 23 Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Christina Kotter. Nach dem schweren Zugunglück in Spanien mit 78 Toten macht eine spanische Eisenbahnbehörde den Lokführer für die Tragödie verantwortlich. Untersuchungen hätten ergeben, dass er schon 4 Kilometer vor der eigentlichen Unfallstelle hätte bremsen müssen. Der Zug war aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve nahe Santiago de Compostela entgleist. Der Lokführer verweigert nun die Aussage. Er wurde noch im Krankenhaus festgenommen. Papst Franziskus betet heute mit mehreren hunderttausend Jugendlichen den Kreuzweg. In diesen Minuten trifft Franziskus am Strand der Copacabana ein. Traditionell ist das Beten des Kreuzwegs mit dem Heiligen Vater einer der geistlichen und emotionalen Höhepunkte des Weltjugendtages. Auch Franziskus' Vorgänger Benedikt XVI. Hatte bei den vergangenen Weltjugendtagen den Kreuzweg geleitet. Die Meditationen verbinden die 14 Stationen des Leidens und Sterbens Jesu Christi mit den Anliegen und Leiden der heutigen Jugendlichen. Am Kreuzweggebet, direkt an der Strandpromenade, wirken 280 Schauspieler und Laiendarsteller mit. Am Vormittag hatte Papst Franziskus sich mit jugendlichen Straftätern getroffen. Willi Witte, katholische Redaktion. Mehrere Tote nach Zusammenstößen in Ägypten. Wieder sind Hunderttausende Anhänger und Gegner des gestürzten Präsidenten Mursi auf die Straße gegangen. In der Hauptstadt Kairo folgten Zehntausende einem Aufruf von Armeechef al-Sisi. Auf dem zentralen Tahrirplatz bekundeten sie ihre Unterstützung für das Militär. Heute wurde offiziell verkündet, dass Mursi nun in Untersuchungshaft sitzt. Lebenslang hinter Gittern. Der Entführer von Cleveland hat ein Geständnis abgelegt. Damit bekannte er sich